Die gemeinschaftsbildenden Kräfte des Wir werden geweckt und die Erkenntnis des auf Gedeih und Verderb aufeinander Angewiesenseins lässt alle individuellen Schranken des Besitzes und des Vorbehaltes überwinden. Durch das gefahrbedingte Zusammenrücken werden jene unfruchtbaren Hohlräume des Individualismus zugunsten der Einheitlichkeit des auf die Verteidigung des Lebensrechts gerichteten Volkswillens beseitigt. In geruhsamen Zeiten ist von diesem Volkswillen sehr oft nichts oder wenig zu spüren. Die Leidenschaften der Menschen kreisen um private Ziele. Der Krieg als größte unmittelbare Gefahr dagegen lässt das Verbindende und Verbindliche von Grund auf erkennen. Blut und Rasse erscheinen wieder als die Grundlagen des zu verteidigenden Volkstums, Sprache und Sitte, Heimat und Vaterland rücken aus dem fernen Bezirk der Idee in die kämpferische Wirklichkeit. Es erweist sich wieder, dass Deutschsein eine Aufgabe ist, die gelöst werden muss, dass ein Staat seinen Bürgern keine unbedingte Sicherheit zu geben vermag, sondern nur die Sicherheit, für die diese Bürger selber einzutreten vermögen. Die eben noch als Konkurrenten um die Glückseligkeit angesehenen Volksgenossen erscheinen im Kriege als Kameraden vor dem gleichen Schicksal, als Träger derselben Verantwortung. Dort aber, wo über das Zueinander-Müssen, das die Not befiehlt, ein Zueinander-Wollen aus Erkenntnis und Neigung wird, entsteht die Kameradschaft als Freundschaft von entschiedenen Männern, die mit den Maßstäben des Charakters zu messen vermögen und die im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit des anderen den Kampf mit der Gefahr aufnehmen. Das eben noch als vielleicht willkürlich oder zufällig empfundene Band der Volksgemeinschaft erscheint jetzt als eine Kameradschaft derer, die von gleichem Willen zum Kampf und von der gleichen Sehnsucht nach Freiheit erfüllt sind und sich zur Grundlage des verpflichtenden gemeinsamen Blutes bekennen. Wer jemals in der Stunde der Gefahr den Mut zur entscheidenden Tat aufgebracht hat und damit durch das Tor der Freiheit getreten ist, wird sich noch im Alter voller Stolz an jene erhabene Stunde seines Lebens erinnern. Er wird auch in friedlichen Zeiten, wenn persönliche Entscheidungen von ihm gefordert werden, die einmalige Tat zum Maßstab aller an ihn herantretenden Probleme machen. Da der Krieg die letzten Entscheidungen fordert und die Menschen zum Kampf mit der persönlichen Gefahr zwingt, fördert er das charakterliche, seelische und geistige Wachstum. Der Mensch, der eine große Gefahr bestanden hat, gewinnt ein großes Vertrauen zu sich selbst. Und dieses Vertrauen äußert sich in einem starken Stolz, für den es eine Frage der Ehre ist, kommenden Gefahren nicht nur nicht auszuweichen, sondern ihnen bewusst entgegenzugehen. Das Nicht-mehr-zurück-Können um der Ehre willen ist ein unerhörter Ansporn für die Mobilisierung noch stärkerer seelischer Kräfte. Jede Frontgeneration ist darum leidenschaftlicher, rücksichtsloser, unbequemer als eine Generation kampfungewohnter Menschen. Die Kameradschaft derer, die im Kriege geläutert und gefestigt wurden, hat eine typenbildende Kraft und erzieht die Einzelmenschen zur Konsequenz im Sinne eines auch geistig gesteigerten Kriegertums. Wer einmal als zuverlässig und unbestechlich erprobt ist, will sich in aller Zukunft des Vertrauens der Kameraden würdig erweisen und nichts verpflichtet so sehr wie das entgegengebrachte Vertrauen. Kein Gesetz vermag mit Strafandrohung so zu schrecken wie die Ächtung der Kameraden und kein Lob, keine Auszeichnung vermag so anspornend wirken wie ein Zuruf, ein ermunterndes Wort oder auch nur ein anerkennender Blick aus Kameradenkreis. Die durch den Krieg geformten Männer, die durch unzerreißbare Bande des vertrauensschaffenden Erlebnisses zusammengehalten werden, die sich durch Wort, Blick und Gebärde, durch Tonfall und die dem wahren Krieger innewohnende Ironie erkennen, sind das ewig wache Gewissen der Nation und sind häufig genug die rebellischen oder gar revolutionären Vollstrecker des Wachstumswillens des Volkes, da sie die ihrem Menschentum neu gewonnenen Werte und Erkenntnisse keineswegs verlieren, sondern gerade als für die Gesamtheit verbindlich wissen wollen. Die im Kriege geborene Kameradschaft führt zu politischen Freundschaften, die gerade im Frieden das geistige Gesetz des ewigen Krieges zur Entfaltung zu bringen trachten. So wird jede Kriegsgeneration durch eigene Tat oder wenigstens durch das durch sie gegebene Vorbild in erhöhtem Maße geschichtsbildend wirken. Kein Staat wird zwar den Krieg um des Krieges willen schätzen, die Pflicht zur Erhaltung und Pflege der Substanz des Volkes spricht dagegen, er wird aber mit allen Mitteln die kriegerische Erziehung als Voraussetzung zur Erweckung und Steigerung des Lebenswillens für notwendig erachten. So wird er die soldatische Tradition dadurch ehren, dass er das Kriegserlebnis in ständiger Erinnerung hält und in der Heldenverehrung die einzige artgemäße Religion, die einer rassisch bedingten und darum kriegerischen Weltanschauung entspringt, sehen. Er wird gut daran tun, im Frieden Männern die Gelegenheit zu geben, wenigstens einmal im Leben an jene Stätten zurückzukehren, an denen sie gekämpft und geblutet und die Überwindung der Furcht, das Vertrauen zu ihrer eigenen Kraft gefunden haben. Und er wird es erleben, dass die Männer an jenen Stätten der Selbstbesinnung sich für den Kampf des Friedens neue Kraft, neue Bereitschaft und neuen Willen holen. Ein Kriegserlebnis kann nicht mehr zerredet, es kann auch selbst durch einen national verbrämten Pazifismus nicht besänftigt werden. Es wäre darum völlig falsch, die Gefallenen des Krieges in die Heimat zu überführen. Einmal soll der Sohn in die Ferne gehen, um am Grabe seines Vaters den Krieg und die zum Opfer fähig machende Überwindung ermessen zu lernen. Das Band, das ihn dann an einen jungen Menschen, der gleichfalls am Grabe seines Vaters steht, bindet, knüpft fester an die Geschichte und an das Schicksal der Nation als jede Theorie. Die Kameradschaft der Krieger führt auch zu Freundschaften der Söhne. Darum ist die Heldenverehrung politisch von unermesslichem Wert. Nie sollten alle Spuren des Krieges ausgelöscht werden. Genauso wie es Naturschutzgebiete gibt, müssen aus naheliegenden Gründen Landschaften erhalten bleiben, die den Krieg zutiefst gezeichnet hat. Die Wildheit der kriegerischen Wirklichkeit hat auch ihre Schönheit. Aber nicht um dieser Schönheit willen allein, sondern um ihrer großen seelisch-erzieherischen Möglichkeit willen soll sie geliebt werden. Für den durch den Luxus einer überfeinerten Zivilisation verweichlichten Menschen ist der Gedanke eines harten soldatischen Lebens abstoßend. Die Bilder eines freundlichen und harmlosen Friedens, die Vorstellung vom zu berechnenden Gleichlauf der Tage wirkt beruhigend. Die Begriffe Schönheit und Frieden werden als gleichbedeutend hingestellt. Je zivilisierter und je träger der Mensch wird, umso mehr verliert das kriegerische Ideal seine Gültigkeit, seine Anziehungskraft. Vornehmlich in bürgerlichen Zeiten gilt der Soldat als barbar, als kulturlos, als zerstörerisch. Ihm wird schlechthin jede geistige und seelische Kraft abgesprochen. Nun lehrt aber die Geschichte, dass jedes Volk, das sich einem bürgerlichen Luxus, dem Genuss hingibt, auf die Dauer den Gefahren der Ausschweifung, auch der geistigen und seelischen, erliegt, dass es schließlich unfähig zu einem disziplinierten Leben in der Erschlaffung und in der Wehrlosigkeit endet. Der Untergang ist unaufhaltsam, auch wenn die Scheinblüte einer angeblichen Kultur über die Verkrümmung und Verkrüppelung des natürlich-biologischen Organismus des Volkes hinwegtäuschen will. Das Barbarentum ist infolge seiner Ursprünglichkeit, seiner unverbrauchten Jugendkraft, seiner Problemlosigkeit und seiner Freude am Kampf den in einem totalen Pazifismus degenerierten Menschentum so weit überlegen, dass es fast mühelos selbst die Hindernisse zu nehmen vermag, die der Mensch der Zivilisation unter Anstrengung aller Kräfte des Hirns als Abwehr aufzustellen vermochte. Die Barbaren traten immer das Erbe der an ihrer müden Zivilisation zugrunde gegangenen Völker an. Es wäre jedoch völlig verfehlt, das Barbarentum als Zustand zu preisen. Die Geschichte lehrt, dass Barbaren durch das Leichengift des Unterganges infiziert an den übernommenen Erbe nach kurzer Zeit zugrunde gingen. Eine Fehde zwischen Geist und Blut muss entweder zur Überschätzung des Geistes und damit zu einer Absolutierung, das heißt zur Dekadenz, führen oder zur Missachtung des Geistes zugunsten eines hemmungslosen Barbarentums. Auf dem großen Kampfplatz der Geschichte behauptet sich nur das Volk, das sich zur Einheit von Blut und Geist bekennt, das seine Instinkte bewahrt und den Geboten der Rasse treu bleibt, Dabei jedoch das Denken nicht nur nicht vernachlässigt, sondern ein ganzes Denksystem durchbluten lässt.